Jüngst betonte die russische Zeitung Buzugliat in ihrem Beitrag, dass die USA die Stellung der DEVRK als Atommacht anerkennen sollen